Maria Stuart, Trauerspiel von Friedrich von Schiller. Dritter Aufzug, 5. bis 8. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 5. Auftritt. Maria, Kennedy. Kennedy. O, was habt ihr getan? Sie geht in Wut. Jetzt ist es aus und alle Hoffnung schwindet. Maria, noch ganz außer sich. Sie geht in Wut. Sie trägt den Tod im Herzen. Der Kennedy um den Hals fallend. O, wie mir wohl ist, Hannah, endlich, endlich, nach Jahren der Erniedrigung, der Leiden, ein Augenblick der Rache, des Triumphs. Wie Bergeslasten fällt's von meinem Herzen, das Messer stieß ich in der Feindin Brust. Kennedy. Unglückliche, der Wahnsinn reißt euch hin, ihr habt die Unversöhnliche verwundet, sie führt den Blitz, sie ist die Königin, vor ihrem Buhlen habt ihr sie verhöhnt. Maria, vor Leicesters Augen hab ich sie erniedrigt, er sah es, er bezeugte meinen Sieg. Wie ich sie niederschlug von ihrer Höhe, er stand dabei, mich stärkte seine Nähe. 6. Auftritt. Mortimer zu den vorigen. Kennedy. O, Sir, welch ein Erfolg! Mortimer. Ich hörte alles. Gibt der Amme ein Zeichen, sich auf ihren Posten zu begeben und tritt näher. Sein ganzes Wesen drückt eine heftige, leidenschaftliche Stimmung aus. Du hast gesiegt, du tratst sie in den Staub, du warst die Königin, sie, der Verbrecher. Ich bin entzückt von deinem Mut, ich bete dich an, wie eine Göttin groß und herrlich erscheinst du mir in diesem Augenblick. Maria. Ihr spracht mit Leicestern, überbrachtet ihm mein Schreiben, mein Geschenk. O, redet, Sir. Mortimer, mit glühenden Blicken sie betrachtend. Wie dich der edle, königliche Zorn umglänzte, deine Reize mir verklärte. Du bist das schönste Weib auf dieser Erde. Maria. Ich bitt euch, Sir, stillt meine Ungeduld, was spricht my Lord? O, sagt, was darf ich hoffen? Mortimer. Wer? Er? Das ist ein feiger, elender. Hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergesst ihn. Maria. Was sagt ihr? Mortimer. Er euch retten und besitzen, er euch, er soll es wagen, er. Mit mir muss er auf Tod und Leben darum kämpfen. Maria, ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben? O, dann ist's aus. Mortimer, der Feige liebt das Leben. Wer dich will retten und die Seine nennen, der muss den Tod beherzt umarmen können. Maria. Er will nichts für mich tun? Mortimer. Nichts mehr von ihm. Was kann er tun? Und was bedarf man sein? Ich will dich retten. Ich allein. Maria. Ach, was vermögt ihr? Mortimer. Täuschet euch nicht mehr, als ob es noch wie gestern mit euch stünde. So wie die Königin jetzt von euch ging, wie dies Gespräch sich wendete, ist alles verloren, jeder Gnadenweg gesperrt. Der Tat bedarf's jetzt. Kühnheit muss entscheiden, für alles werde alles frisch gewagt. Frei müsst ihr sein, noch eh der morgen tagt. Maria: Was sprecht ihr? Diese Nacht? Wie ist das möglich? Mortimer: Hört, was beschlossen ist. Versammelt hab ich in heimlicher Kapelle die Gefährten. Ein Priester hörte unsere Beichte an. Ablass ist uns erteilt für alle Schulden, die wir begingen. Ablass im Voraus für alle, die wir noch begehen werden. Das letzte Sakrament empfingen wir und fertig sind wir zu der letzten Reise. Maria: O, welche fürchterliche Vorbereitung! Mortimer: Dies Schloss ersteigen wir in dieser Nacht. Der Schlüssel bin ich mächtig. Wir ermorden die Hüter, reißen dich aus deiner Kammer gewaltsam. Sterben muß von unserer Hand, dass niemand überbleibe, der den Raub verraten könne, jede lebende Seele. Maria: Und Drury, Paulet, meine Kerkermeister? O, eher werden sie ihr letztes Blut. Mortimer: Von meinem Dolche fallen sie zuerst. Maria: Was? Euer Oheim? Euer zweiter Vater? Mortimer: Von meinen Händen stirbt er. Ich ermord ihn. Maria: O blut'ger Frevel! Mortimer: Alle Frevel sind vergeben im Voraus. Ich kann das Ärgste begehen, und ich will's. Maria: O schrecklich, schrecklich! Mortimer: Und müsst ich auch die Königin durchbohren? Ich hab es auf die Hostie geschworen. Maria: Nein, Mortimer, eh so viel Blut um mich. Mortimer: Was ist mir alles Leben gegen dich und meine Liebe? Mag der Weltenband sich lösen, eine zweite Wasserflut herwogend alles Atmende verschlingen? Ich achte nichts mehr. Ich dir entsage, eh nahe sich das Ende aller Tage. Maria zurücktretend: Gott, welche Sprache, Sir, und welche Blicke! Sie schrecken, sie verscheuchen mich. Mortimer mit irren Blicken und dem Ausdruck des stillen Wahnsinns: Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer. Man schleife mich nach Tybern, Glied für Glied zerreiße man mit glühender Eisenzange. Indem er heftig auf sie zugeht mit ausgebreiteten Armen: Wenn ich dich, heißgeliebte, umfange. Maria zurücktretend: Unsinniger, zurück! Mortimer: An dieser Brust, auf diesem liebe atmenden Munde. Maria: Um Gottes Willen, Sir, lasst mich hineingehen. Mortimer: Der ist ein Rasender, der nicht das Glück festhält in unauflöslicher Umarmung. Wenn es ein Gott in seine Hand gegeben, ich will dich retten, kost es tausend Leben, ich rette dich, ich will es. Doch so wahr Gott lebt, ich schwör's, ich will dich auch besitzen. Maria: O, will kein Gott, kein Engel mich beschützen? Furchtbares Schicksal, grimmig schleuderst du von einem Schrecknis mich dem andern zu. Bin ich geboren, nur die Wut zu wecken? Verschwört sich Hass und Liebe, mich zu schrecken? Mortimer: Ja, glühend, wie sie hassen, lieb ich dich. Sie wollen dich enthaupten, diesen hals den blendend weißen mit dem beil durchschneiden o weihe du dem lebensgott der freuden was du dem hasse blutig opfern mußt mit diesen reizen die nicht dein mehr sind beselige den glücklichen geliebten die schöne locke dieses seidne haar verfallen schon den finstern todesmächten gebrauch's den sklaven ewig zu umflechten maria o welche sprache muß ich hören sir mein unglück sollt euch heilig sein mein leiden wenn es mein königliches haupt nicht ist mortimer die krone ist von deinem haupt gefallen du hast nichts mehr von irdscher majestät versuch es laß dein herrscherwort erschallen ob dir ein freund ein retter aufersteht nichts blieb dir als die rührende gestalt der hohen schönheit göttliche gewalt die läßt mich alles wagen und vermögen die treibt dem beil des henkers mich entgegen maria o wer errettet mich von seiner wut mortimer verwegner dienst belohnt sich auch verwegen warum verspritzt der tapfere sein blut ist leben doch des lebens höchstes gut ein rasender der es umsonst verschleudert erst will ich ruhn an seiner wärmsten brust er presst sie heftig an sich maria o muß ich hilfe rufen gegen den mann der mein erretter mortimer du bist nicht gefühllos nicht kalter strenge klagt die welt dich an dich kann die heiße liebesbitte rühren du hast den sänger rizzio beglückt und jener boswell durfte dich entführen maria vermessener mortimer er war nur dein tyrann du zittertest vor ihm da du ihn liebtest wenn nur der schrecken dich gewinnen kann beim gott der hölle maria laßt mich raset ihr mortimer erzittern sollst du auch vor mir kennedy hereinstürzend man naht man kommt bewaffnet volk erfüllt den ganzen garten mortimer auffahrend und zum degen greifend ich beschütze dich maria o hanna rette mich aus seinen händen wo find ich ärmste einen zufluchtsort zu welchem heiligen soll ich mich wenden hier ist Gewalt und drinnen ist der Mord. Sie flieht dem Hause zu. Kennedy folgt. Siebter Auftritt. Mortimer, Paulet und Drury, welche außer sich hereinstürzen. Gefolge eilt über die Szene. Paulet. Verschließt die Pforten, zieht die Brücken auf. Mortimer. Oheim, was ist's? Paulet. Wo ist die Mörderin? Hinab mit ihr ins finsterste Gefängnis. Mortimer. Was gibt's? Was ist geschehn? Paulet. Die Königin, verfluchte Hände, teuflisches Erkühnen. Mortimer. Die Königin, welche Königin? Paulet. Von England. Sie ist ermordet auf der Londner Straßen, eilt ins Haus. Achter Auftritt, Mortimer, gleich darauf O'Kelly. Mortimer, bin ich im Wahnwitz? Kam nicht eben jemand vorbei und rief, die Königin sei ermordet? nein, nein, mir träumte nur. Ein Fieberwahn bringt mir als wahr und wirklich vor den Sinn, was die Gedanken gräßlich mir erfüllt. Wer kommt? Es ist O'Kell. So schreckenvoll. O'Kelly hereinstürzend. Flieht, Mortimer, flieht! Alles ist verloren. Mortimer. Was ist verloren? O'Kelly. Fragt nicht lange, denkt auf schnelle Flucht. Mortimer. Was gibt's denn? O'Kelly. Sauvage führte den Streich, der Rasende. Mortimer. So ist es wahr? O'Kelly. Wahr, wahr! O, rettet euch! Mortimer. Sie ist ermordet, und auf den Thron von England steigt Maria. O'Kelly. Ermordet? Wer sagt das? Mortimer. Ihr selbst. O'Kelly. Sie lebt, und ich und ihr, wir alle sind des Todes. Mortimer. Sie lebt. O'Kelly. Der Stoß ging fehl, der Mantel fing ihn auf, und Shrewsbury entwaffnete den Mörder. Mortimer. Sie lebt. O'Kelly. Lebt, um uns alle zu verderben. Kommt, man umzingelt schon den Park. Mortimer. Wer hat das Rasende getan? O'Kelly. Der Barnabit aus Toulon war's, den ihr in der Kapelle tiefsinnig sitzen saht, als uns der Mönch das Anathem ausdeutete, worin der Papst die Königin mit dem Fluch belegt. Das nächste, kürzeste, wollt er ergreifen, mit einem kecken Streich die Kirche Gottes befrein, die Martyrkrone sich erwerben. Dem Priester nur vertraut er seine Tat, und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht. Mortimer, nach einem langen Stillschweigen. O, dich verfolgt ein grimmig, wütend Schicksal, Unglückliche, jetzt, ja, jetzt musst du sterben, dein Engel selbst bereitet deinen Fall. O'Kelly. Sagt, wohin wendet ihr die Flucht? Ich gehe, mich in des Nordens Wäldern zu verbergen. Mortimer. Flieht hin, und Gott geleite eure Flucht. Ich bleibe. Noch versuch ich's, sie zu retten, wo nicht, auf ihrem Sarge, mir zu betten. Gehen ab zu verschiedenen Seiten. Ende von dritter Aufzug.